Hip-Hop. Hip-Hop. Mein Name ist Kai Eickermann, ich bin 45 Jahre alt und aus Berlin. Ich bin aus der ersten Hip-Hop-Generation. Ich habe 1983 angefangen mit Breakdance, weil ich es hier im Fernsehen gesehen habe. Habe aber eigentlich 1978 schon angefangen zu tanzen, als ich das erste Mal Kraftwerk gehört habe und da schon überlegt habe, wie man sich zu dieser Musik bewegt. Für mich ist der Begriff Hip-Hop erst viel später dazu gekommen. Ich mache das aber auch alles immer noch. Ich tanze immer noch und ich lebe davon, dass ich Auftritte mache und würde heute mich, um jemanden zu zitieren, der mich mal irgendwo gesehen hat, als modernen Hip-Hop-Clown bezeichnet. Ich habe, wie gesagt, 1983 in diese Szene reingefunden. Habe da auch am Anfang keinerlei Akzeptanz gefunden oder so, weil es eben dieses ganze exklusive Gehabe gibt, was ich zutiefst ablehne. Und was, glaube ich, meine Bedeutung war, dass ich den Leuten irgendwann klar gemacht habe, dass das Schwachsinn ist und dass man einfach so mit Menschen und mit untereinander nicht umgehen sollte und das beim Tanzen schon gar nicht. Aber zu der Zeit, als ich angefangen habe oder in diese Szene reingekommen bin, haben ja schon ganz viele wieder aufgehört, weil es für sie nur eine Mode war, weil es nur darum ging, besser zu sein als andere. Für mich war das und ist es eine Kunstform, eine Form, sich auszudrücken, die einmalig ist und die durchaus eine Berechtigung hat, neben anderen Kunst- und Kulturformen zu stehen. Und ich habe ganz bewusst weitergemacht, habe auch damals mein Studium dann geschmissen, mit dem Ding, okay, wenn ich es schon mache, dann will ich auch davon leben können. In Berlin hier war ich in die TDB eingebunden, genau, Tod durch Breakdance haben wir uns genannt, was eigentlich die ganze Leidenschaft ausdrückt, mit der wir das gemacht haben. Und seinen Ursprung darin hat, dass wir in so einem ganz kleinen Keller trainiert haben und jedes Mal, wenn einer von uns irgendwie beim Move sich ein bisschen verschätzt hat, wir sofort in der Wand gelandet sind. Ja, eine von uns, Harry, hat sich da auch, glaube ich, ein oder zweimal das Bein gebrochen an der Wand. Und da haben wir gelernt, auf der Stelle zu tanzen. Ich bin in der DDR geboren und der zweite Ehemann meiner Mutter ist ein Afrikaner. Und der hat mich schon ganz früh, da war ich noch ein kleiner Junge, mit der Musik von James Brown, Aretha Franklin, Percy Sledge, diese ganze Soul-Musik, hat der damals schon in mein Leben reingebracht, sozusagen. Und als ich dann Anfang der 70er Jahre nach Ghana gegangen bin, ging das weiter. Hab gleichzeitig in diesem Spannungsfeld gelebt von einer weißen Mutter und einer weißen Kultur und einem schwarzen Vater und schwarzer Kultur. Und das ist eigentlich dieses Spannungsfeld, was auch für mich immer noch Hip-Hop ist. Einerseits diese handgemachten Beats und einerseits dieses Elektronische. Und eben dieses Spannungsfeld von James Brown bis Kraftwerk. Hip-Hop höre ich seltener. Es gab in Berlin jetzt vor kurzem im Cassiopeia so eine Oldschool-Jam, was ich sehr genossen habe. Ich habe auch den Zuspruch der Leute sehr genossen, habe eine kurze Vorführung gemacht von dem, was ich im Moment so mache. Also Gangster-Rap stört mich zutiefst. Also die ersten NWA-Platten habe ich noch sehr gefeiert, weil ich es auch mal cool fand, dass man nicht nur immer so schön gelabert. Inzwischen finde ich es einfach nur noch anstrengend und zum großen Teil menschenverachtend. Und da ich zweisprachig bin, kann ich das Englische nicht ignorieren. Ich mag die Beats total, aber ich kann diese Texte einfach nicht mehr. Und da lande ich dann auch wieder bei den alten Soul-Sachen. Oder wie gesagt, bei gut gemachtem, abwechslungsreichen Techno, der einfach nur den Bauch anspricht und nicht meinen Kopf irgendwie durcheinander bringt und durch irgendwelche blöden Texte. In den Rhythmen ist auch eine Message, natürlich, wenn man weiß, wo ein Rhythmus herkommt und aus welchem Volk oder so, da ist eine Message drin oder so, aber die erschließt sich nicht eben. In dieser Trance oder in dieser Meditation ist eine viel tiefere Message drin und das ist, man kommt einfach da in Berührung mit Sachen, die alle Menschen umschließt. Und das weiß, das ist ja auch wieder das Grandiose an Hip-Hop. Also ich werde die Kreise von früher nie vergessen. Diese Energie, die da drin ist. Und das ist ja auch, warum Beats Street Leute so berührt hat oder war jetzt da zu spüren, was da für eine Energie frei wird in diesem Kreis. Und dieser Kreis ist ja auch wieder was zutiefst Afrikanisches. Dieses Ding, wir tanzen alle und der gerade besonders was spürt, geht halt rein. Nur mit dem Unterschied, dass es halt noch so ein Wettkampfelement bekommen hat. Ich glaube, die Message ist immer für mich, tu das, was du in dem Moment am meisten fühlst oder so. Es geht einfach um ein Selbst und um diese Energie, die man von den anderen bekommt. Und ich glaube, deswegen drifte ich immer wieder in diese Techno-Szene, weil es da dieses Wettkampfelement nicht gibt, was manchmal stört. Ich finde, das stört manchmal, weil es die schönsten Sachen entstehen im Miteinander, nicht im Gegeneinander. Dieses Ding, dass die Musik alleine reicht, einen in einen Zustand zu bringen. Nur die Musik, das scheint hier so schwer zu sein, den Leuten klarzumachen. Eine geile Musik alleine reicht, um mich komplett wegzuschießen. Und eine schlechte Musik reicht auch, da kann ich noch so voll sein mit irgendwas, um mich wieder rauszuholen. Aber eigentlich ist die Musik an sich ist eine Droge. Und ich sehe es bei der Jugend heute auch, der deutsche Rap, diese Sido-Dinger und so, das ist auch für die Jungs eine Droge. Und da kann man auch nicht mit dem Zeigefinger kommen und sagen, hier, ich habe meinen Kindern zwar damals die Sido-Platten weggenommen, ich habe die ersten bei mir liegen gehabt, als sie noch gar nicht draußen waren, weil ich von Argo Berlin den einen kenne und der mir das auch mal gegeben hat. Und so. Aber das ist genauso und das ist gut gemacht. Und es muss am Ende entscheidet der Bauch, geht's rein oder geht's nicht rein. Ich meine, das hören alle. Inzwischen hören das wirklich alle. Ich gehe hier raus auf den Spielplatz und die Kids haben alle, die haben das alle drauf. Und Speicher hat mal gesagt, ja, wenn es keiner kaufen würde, würden wir es auch nicht machen. Und das ist, na, da steckt Wahrheit drin. Und ich werde es auch nicht. Ich weiß, dass ich die ersten NWA-Platten auch total gefeiert habe und diese Art offen über Sachen zu sprechen. Und auch zu sagen, wieso, wir leben in einer Demokratie, jeder kann sagen, was er will. Und ich würde nicht unbedingt sowas jetzt für. Also das ist dann dieses Ding, machen Spiele Kinder aggressiv, machen Filme Kinder aggressiv, macht Musik Kinder aggressiv. Der Aggressionslevel ist gestiegen. Ich glaube immer mehr, dass der steigt. Und diese Dinge spiegeln das wieder, die sind ein Teil davon. Ich würde mir wünschen, dass diese Leute die Ironie in dem entdecken, was sie machen. Und dann könnte man es richtig feiern. Also dann ist es aber, ich glaube, einige von denen nehmen das sehr ernst, was sie da machen. Und das finde ich mit meinen 45 Jahren inzwischen schade. Aber als ich in dem Alter war, habe ich es auch alles sehr ernst genommen. Ich glaube, das war 82 oder 83. Beim Berliner Jazz Festival waren die Magnificent Fours da. Wiggles und so ein paar Leute, die später bei New York City Breaker waren. Fable. Und die haben im Foyer der Philharmonie haben die Auftritte gemacht. Das hat mich zutiefst beeindruckt und geprägt. Also das war so, ich weiß noch heute, wie ich von da nach Hause gegangen bin. Ich habe damals gar nicht weit weg gewohnt. Ich habe in der Pallasstraße gewohnt, in Schöneberg, und bin von der Philharmonie nach Hause gelaufen und habe Kraftwerk gehört und bin von da weggegangen. Und ich war so voll mit diesen Bewegungen und ich wusste ja gar nicht, was ich da alles gesehen habe. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um zu verstehen, was ich da gesehen habe, was die gemacht haben. Dann gab es 1986 ein zweites sehr prägendes Erlebnis, wo ja schon alle aufgehört haben in Berlin und wo ich wirklich schon angefangen hatte, alleine zu trainieren. Und so, da war ich in England im Urlaub und da gab es das letzte UK Fresh 86 im Wembley, in der Wembley Arena. Und da waren so viele Tänzer und so viele Hip-Hop-Leute auf einem Haufen. Und da habe ich auch Leute kennengelernt, getroffen, die ich dann Jahre später erst wieder getroffen, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Leute von Second to None zum Beispiel, den Tony, der mir auch Headspins beigebracht hat. Das war sehr, sehr prägend. Das hat mir Energie gegeben, weiterzumachen, auch alleine weiterzumachen. Und dann 1991 war ich für mehrere Wochen in New York. Swift und Storm sind damals ganz viel rumgereist. Und ich bin dann einfach mal nach New York gefahren. Da waren die sind später dazugekommen. Und ich habe dann bei Quickstep gewohnt, einem Tänzer, den es auch immer noch gibt, den ich sehr, sehr schätze. Und der damals der Einzige war, der eigentlich noch richtig trainiert hat, sozusagen. Was viele nicht wissen, ist, dass die Rocksteadies dann da damals, als die haben dann Storm gesehen und Swift und so und haben dann gemerkt, dass es hier noch so eine Riesenszene gibt. Und dann haben die wieder angefangen. Die haben ja aufgehört gehabt eine Weile. Also das ist wirklich, diese Welle ist zurückgeschwappt nach Amerika. Das war auch sehr prägend, weil ich da mal gesehen habe, wo es herkommt. Ich habe die Energie, ich habe auch mit den Leuten auf der Straße getanzt und habe dann für mich nochmal gemerkt, wie geil es ist, in Deutschland zu leben. Wie schön es sein kann, anderswo, aber wie geil es ist, wirklich in Deutschland zu leben, in was für ein privilegierten Land wir leben. Und was dass das, was ich da mache, wirklich zutiefst aus mir selber kommt, dass ich wirklich niemandem nachmache und das auch nicht mache, weil die Amis das so und so machen. Und die haben einfach ihre Art, die Franzosen haben ihre Art, die Engländer haben ihre Art, wir hier haben unsere Art und ich habe meine eigene Art. Bei den Begegnungen mit den Tänzern, das Prägende war für mich immer, dass ich irgendwann gemerkt habe, mich interessiert die Person und gar nicht so sehr, wie gut ich war. Ist bei den meisten immer dieser Blick, oh, das ist ein geiler Tänzer. Und ich habe irgendwann mal diesen Satz gesagt und den, ich auch immer, was nutzt mir der geilste Tänzer, wenn er ein Arschloch ist. Aber ich glaube, diese drei, also Magnificent Force in der Philharmonie, UK Fresh und dann diese zwei Wochen in New York, das hat mich sehr geprägt. Für mich ist es die Musik und der dazugehörige Tanz. Das ist Hip-Hop. Und eine bestimmte Art, dann irgendwo hinzugehen und dazu abzugehen zu der Musik. Also das ist Hip-Hop. Ja, es wird immer gesagt, es sind diese drei Säulen. Also es ist Tanzen, Sprühen und DJing und Rap. Also das ist so dieses Dogma, das ist Hip-Hop. Aber diese Erklärung und diese Begriffe sind ja alle viel später erst dazugekommen. Also es sind ja auch schon wieder Versuche, etwas, also die Erklärung kommt ja immer, nachdem man irgendwas gemacht hat. Und die Leute, die was entwickelt haben, haben es immer einfach nur gemacht, ohne ihm irgendeinen Namen zu geben. Es gibt ja mal diese Kritik, dass die Musik rückwärtsgewandt ist, also ganz viel zitiert und sampled und so. Und andererseits ist eine Erzähltradition aufgegriffen worden, die auch aus Afrika kommt. Das Rappen ist ja nichts anderes als Geschichten erzählen. Aber das vom Tanzen her ist es eine absolute Erweiterung von dem, was es bisher an. Es sind Bewegungen dazugekommen, die hat es in der ganzen Menschheitsgeschichte bisher nicht gegeben. Und es geht auch immer noch weiter, diese Erweiterung des Repertoires. Und da bin ich sehr gerne Teil von. Das ist für mich das Spannende. Und das ist das, was ich als innovativ, als neu und als zutiefst Hip-Hop-typisch empfinde. Ja. Also ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich früher diese Entscheidung, das zu meiner Lebensgrundlage zu machen, aus ideellen Gründen gemacht habe. Ich habe wirklich, ich liebe diese Kultur, ich liebe dieses Tanzen, ich liebe diese Musik und ich will weiter damit zu tun haben. Ich will es weitermachen und ich will es, weil ich so dran glaube, will ich davon leben können. Das war mein, zu sagen, ich mache das auf einer Ebene, dass ich davon leben kann, weil nur dann ist es ernstzunehmende Kunst oder Kultur. Das war so mein Dogma irgendwie sozusagen. Ganz viele Leute heute machen das, weil sie wissen, dass sie damit Geld verdienen können. Oder ob das jetzt Tänzer sind oder Rapper. Oder die Gefahr dabei ist, dass man die Liebe zu dem verliert, was man da eigentlich macht. Oder dass man sich selbst aus den Augen oder Ohren verliert. Aber das ist, glaube ich, ein Problem generell mit Kunst. Inwiefern, wo ist es Kunst, wo ist es Kommerz? Und das ist was jeder mit sich ausmachen muss. Das kann man nicht, da kann man auch wieder nicht mit der Moralkeule kommen oder irgendwie sagen, früher gab es immer diesen Begriff, ja, das ist Sellout, das ist Sellout, das ist Sellout. Dann dürfte man diese Red Bull Tanzwettbewerb überhaupt nicht machen, weil das ist Sellout auf sehr hoher Ebene. Da wird ein Getränk vertickt, was nachweislich nicht gesund ist. Aber da werden auch Tänzer gepusht, die einfach geil sind. Also wir leben in einer widersprüchlichen Welt. Diesen Spagat wird es immer geben zwischen Geld und Kunst. Und wenn man ein Gespür dafür hat, dann weiß man auch, was ist. Jeder hat wahrscheinlich mal eine Phase gehabt, wo er versucht hat, sich richtig zu verkaufen. Man dachte, jetzt kann ich Kohle machen und dann auf die Fresse geflogen ist. Also ich kenne ganz viele Tanzleute, die dann von irgendjemandem produziert wurden und dann, ja, und wir machen dich berühmt und wir machen das und das Lied. Und dann ist irgendwas Unsägliches entstanden. Und in dem Moment, wo man davon lebt, entsteht halt auch ein Druck, natürlich. Ja. Und den muss man mit sich ausmachen. Und wenn ich jetzt Varieté mache, Varieté ist auch kommerziell. Also ich mache da auch Sachen. Auf eine Art und Weise kann ich zu all dem stehen, was ich da mache. Aber ich weiß, wenn ich komplett unabhängig wäre, würde ich manches anders machen. Aber ich bin es nicht. Und ich mache mir damit auch nicht so lebendig schwer. Und ich entdecke immer wieder meine Nische und da gibt es ein, zwei Mal im Jahr gibt's Geschichten, die macht man so einfach aus dem Herzen heraus und die sind dann okay. Bei mir hat sich ganz viel von diesem Thema erledigt in dem Moment, wo ich eine Familie hatte und ich war einer der ersten früh, deswegen haben mich ja manche auch Papa Break genannt, der Kinder hatte denn. Und dann haben sich ganz viele Sachen erledigt, weil ich gesagt habe, du, ich ernähre eine Familie. Ich werde eh nicht reich dabei. Ich als Tänzer, das ist Knochenarbeit. Ich halte für alles, was ich da mache, meinen Körper, meine Knochen hin. Und ich kann das mit erhobenem Haupt machen und ist okay. Und ich habe mich nie irgendwie wirklich prostituiert oder. Und andererseits, was ist das? Also das ist. Da sind Wertungen drin, die da nicht reingehören. Die sind, also wenn jemand ganz platt irgendwelche Platten pushen will oder so, also wofür brauchen wir auch. Klar, aber das ist auch durchschaubar. Das erkennen die Leute. Die Leute haben ein Gespür dafür. Man muss auch darauf vertrauen. Das ist ja das, wovon Kunst wieder lebt, dass man auch Leute erreicht und auf einer Ebene erreicht. Das ist ja überhaupt cool. Das ist authentisch. Das ist, und es ist ja im Hip-Hop ein ganz wichtiger Begriff, dieses Real sein. Ist es real? Ist es authentisch? Ist es echt? Ist der Typ wirklich aus dem Ghetto? Ist er wirklich schwarz oder benutzt er Schuhcreme? Oder weißt du, diese ganzen Quatschdinger? Kommt der aus den Plattenbauten? Nein, der wohnt inzwischen im Eigenheim irgendwo und so. Ist es noch echt? Jetzt hat er Ferrari und weißt du, so. Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass alles, was ich da auf der Bühne mache, immer mit mir zu tun hat und zu tun hat. Und auch jetzt in der Produktion im Wintergarten kommen Leute zu mir und sagen, wow, das Geile ist einfach zu sehen, dass du dein Ding machst, dass du das machst, so wie du bist. Und das sehe ich auch bei anderen, ob die ihr Ding leben oder nicht. Also, und am Ende kannst du, man kann eh nicht, nie, man ist immer sich selber. Also man kann gar nicht anders sein. Und was bewegt einen selber wirklich? Das ist das Einzige. Und da kann einem auch keiner was zusagen. Also, beziehungsweise der sich das anmaßt, hat meistens selber Probleme damit. Es gibt vieles, mit dem ich nichts zu tun haben will. Aber von der Seele her und vom Herzen her ist es was mich immer begleiten wird.